Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Sherlock Holmes und Co. Die Geschichte der Kriminalistik. Ein Feature von Daniela Wakonik. London, Ende des 19. Jahrhunderts. Ein düsterer Ort. Im Arme-Leute-Viertel Whitechapel treibt der geheimnisvolle Mörder Jack the Ripper sein Unwesen. Mord, Totschlag, Diebstahl, das alles gehört zum Alltag der Metropole. Scotland Yard, die Londoner Polizei, kommt gegen die Flut von Verbrechen kaum noch an. Aber zum Glück gibt es jemanden, der ihr hilft. Sherlock Holmes, den genialsten Detektiv aller Zeiten. Mit geschultem Blick entdeckt er am Tatort Spuren, die alle Polizisten übersehen haben. Und mit messerscharfem Verstand entwirrt er Rätsel, die außer ihm keiner lösen kann. Nun, Watson, was glauben Sie? Wie ist der Mörder in diesen Raum gekommen? Naja, die Tür ist verschlossen. Das Fenster lässt sich von außen nicht erreichen. Vielleicht durch den Schornstein? Ich hatte diese Möglichkeit ebenfalls in Erwägung gezogen, aber dafür ist die Kaminöffnung zu schmal. Also? Ich habe keine Ahnung, Holmes. Watson, Watson, Watson. Wenn Sie sich doch endlich dazu durchringen würden, meine Prinzipien zu befolgen. Wie oft habe ich es Ihnen schon gesagt? Wenn man das Unmögliche eliminiert hat, muss das, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, die Wahrheit sein. Wir wissen, dass er nicht durch die Tür gekommen ist, nicht durchs Fenster und nicht durch den Kamin. Also, wie ist er ins Zimmer gekommen? Durch das Loch in der Decke? Natürlich. Wenn Sie so freundlich wären, die Lampe für mich zu halten. Wir werden unsere Untersuchung jetzt auf das obere Zimmer ausdehnen. Das Geheimzimmer, in dem der Schatz verborgen war. Leider hat es den genialen Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinen Freund Dr. Watson nie wirklich gegeben. Sie sind nur Romanfiguren, erfunden vom britischen Arzt und Schriftsteller Arthur Conan Doyle, der im London des 19. Jahrhunderts lebte. Aber auch wenn Sherlock Holmes nicht echt ist, gibt es einiges, was man von ihm lernen kann. Sherlock Holmes ist eine sehr gut konstruierte Kunstfigur, die zeigt, dass man nichts glauben soll, auch sich selber nicht, sondern dass man Dinge prüfen soll und wenn man sie nicht prüfen kann, dann soll man die Klappe halten. Sagt Kriminalbiologe Marc Benecke. Ich bin ein kriminalistischer Spurenkundler, ein Naturwissenschaftler, ein Biologe und ich suche nach biologischen Spuren. Wenn ich zum Beispiel in eine Wohnung gehe, wo jemand tot in der Badewanne liegt, dann gucke ich, wo sind die Haare, wo sind die Putzlappen, wo sind die Blutspuren. Benecke ist also ein moderner Sherlock Holmes. Einer, den es wirklich gibt. In Sherlock Holmes wird ein kleines bisschen der Super-Ermittler, den man manchmal heute auch in Krimis sieht, so bei CSI hauptsächlich oder sowas, vorweggenommen. Aber eigentlich ist Sherlock Holmes eher tatsächlich ein Spurenkundler, der sich überlegen muss, in welchem Zusammenhang die Spur steht. Er geht eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, immer von der Spur aus. Er ist also eigentlich naturwissenschaftlicher Kriminalist. Das deutsche Wort Kriminalistik stammt vom lateinischen Wort crimen, was so viel wie Verbrechen bedeutet. Ein Kriminalist ist also jemand, der sich mit Verbrechen beschäftigt. Genauer, damit, wie man sie verhindert oder aufklärt. Sherlock Holmes ist für mich ein echtes Vorbild, weil ein Prinzip, was wir schon sehr lange benutzen, das lautet, egal wie unwahrscheinlich etwas ist, wenn man alles ausgeschlossen hat, was man ausschließen kann, dann muss das, was übrig bleibt, stimmen. Egal wie unwahrscheinlich es ist. Und das kommt öfter vor bei Sherlock Holmes. Und so habe ich dann gemerkt, dass die anderen Prinzipien, die von Arthur Conan Doyle eingeführt sind, haargenau die sind, die ich auch immer in der Vorlesung erzähle. Alle. ausnahmslos. Und das war wirklich gruselig. Das war das erste Mal in den letzten 10 Jahren, dass es mir echt gruselig wurde. Und was sind das für Prinzipien? Die sind, mache niemals Annahmen. Never assume. Das ist sehr schwer. Das können also Leute, sagen wir mal, über 6-7-Jährige können das gar nicht mehr. Die machen über alles Annahmen, weil die immer denken, sie wüssten, wie die Dinge laufen. Nur weil jemand finster aussieht, muss er kein Bösewicht sein. Und nur weil ein Fingerabdruck vom Nachbarn auf der Vase ist, mit der das Opfer erschlagen wurde, heißt das nicht, dass er der Mörder ist. Vielleicht war die Vase ja vor vielen Wochen ein Geschenk des Nachbarn. Und das ist der Grund, warum seine Fingerabdrücke auf der Vase sind. Also, mache niemals Annahmen. Never assume, das ist die erste Regel. Die zweite ist die, dass man Dinge nicht unbedingt einschließen muss, sondern dass man mit Ausschließen häufig wesentlich weiterkommt. Also wer war es nicht, wer hat die Spur nicht gelegt, wer kann nicht da gewesen sein und so. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass man nicht prüft, ob etwas sehr wahrscheinlich ist. Also ist das lebensnah, ist das vernünftig, passiert das oft, ist uns vollkommen egal. Die Taten, die wir sehen, werden von Menschen und damit von Lebewesen begangen, die alle einen Schlag haben. Sonst würde man die Tat nicht begehen, sondern dann würde man eine Tasse Tee oder einen Kölsch zusammen trinken und dann wäre die Sache geritzt. Dann bräuchte man sich nicht umbringen, berauben und sonstigen Unsinn machen. Also das ist ein weiteres Prinzip. Und dann das, was für mich das Schönste ist, das ist, Nebensächlichkeiten sind das Wichtigste. Der Grund dafür ist, dass erstens der Täter oder die Täterin sich über Nebensächlichkeiten in der Regel gar keine Gedanken macht. Dadurch wird es teilweise auch zur Nebensächlichkeit, dass es etwas ist, was der Täter nicht beachtet, weil das für nebensächlich hält. Aber zweitens ist es auch so, dass alles, was klein ist, was ekelig ist, was dreckig ist, was schmutzig ist, was unterm Schrank ist, was unterm Waschbecken ist, was im Mülleimer ist, all diese Sachen hält man automatisch dadurch für nebensächlich aus seiner Lebensgewohnheit. Und das ist natürlich klar, da putzt man nicht, da guckt man nicht, da räumt man nicht auf, das berücksichtigt man nicht, das plant man nicht. Und so kommt das, dass da an den genannten Stellen halt die schönsten Spuren sind. Alles Prinzipien, die von Sherlock Holmes eingeführt wurden oder von Arthur Conan Doyle. Dass man ein Verbrechen aufklärt, indem man sorgfältig Beweise sammelt, das weiß heute jedes Kind. Aber es gab auch Zeiten, in denen Verbrechen auf ganz andere Weise aufgeklärt wurden. Was die meisten jetzt, gerade jetzt Jugendlichen oder Kinder oder so, wahrscheinlich gar nicht wissen, ist, dass es früher überhaupt keine Polizei gab. Also es ist jetzt so, dass Spuren natürlich schön sind, aber wenn man niemanden hat, der eine Schnittstelle schafft zwischen zum Beispiel der Polizei und dem Richter oder so, dann nützt das alles nichts. Also ursprünglich gab es nur einen Richter. Und dann haben die Leute irgendwen dahin geschleppt und haben gesagt, der war's und fertig. Also da gab es keine Polizei, überhaupt gar nicht. Also man konnte nirgendwo anrufen mit 110 oder 112. Dass es keine Polizei gab, war sehr, sehr lange so. Noch im Mittelalter wurde jeder, den man beschuldigte, ein Verbrechen begangen zu haben, sofort vor Gericht gestellt. Gestehen Sie, Angeklagter. Aber ich war's nicht. Ich war doch noch nicht mal in der Nähe. Das wird sich zeigen. In den Folterkeller mit ihm. Nein, bitte nicht. Ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Bitte! Für Spuren am Tatort oder andere Beweise interessierte sich ein Richter im Mittelalter herzlich wenig. Wenn der Angeklagte ein Verbrechen nicht gestehen wollte, dann wurde er gefoltert. Ein Folterknecht brach ihm die Knochen oder verbrannte ihn mit glühenden Eisen, bis er endlich das Verbrechen gestand. Natürlich ist so etwas nicht nur schrecklich, sondern auch vollkommen unsinnig. Denn ein Verbrechen klärt man auf diese Weise niemals auf. Um die Schmerzen der Folter zu beenden, haben die Gefolterten nämlich einfach alles gestanden. Verbrechen, die sie nie begangen hatten. Und sogar, dass sie Hexen oder Zauberer sind, wenn es das war, was der Richter hören wollte. Und das wollten die Richter damals leider oft hören. Für viele schlimme Ereignisse hatte man vor dem Zeitalter der Naturwissenschaften keine vernünftige Erklärung. Wenn zum Beispiel in einem Haus Menschen oder Tiere krank wurden, dachte im Mittelalter niemand daran, dass vielleicht ihr Essen mit Bakterien verseucht sein könnte. Denn Bakterien kannte man noch nicht. Stattdessen glaubte man, dass eine Hexe Mensch und Vieh verzaubert hat. So wurden damals viele Menschen unschuldig für Verbrechen verurteilt und hingerichtet, die sie nicht begangen hatten und die nicht einmal Verbrechen waren. Mit dem Ende des düsteren Mittelalters änderte sich zum Glück vieles. Ab dem 16., 17. Jahrhundert erkannten die Menschen langsam, dass sie nicht irgendwelchen göttlichen oder dämonischen Mächten ausgeliefert sind. Für viele böse Ereignisse gab es natürliche Erklärungen. Die Naturwissenschaften mussten sie nur erst finden, wie zum Beispiel Bakterien und Viren als Grund für viele Krankheiten. Für andere böse Ereignisse waren allerdings tatsächlich Menschen verantwortlich. Und die musste man irgendwie schnappen. Die erste Polizei der Welt, die sich systematisch auf die Jagd nach Verbrechern macht, ist die Pariser Sûreté. Gegründet wird sie 1811. Und das ausgerechnet von einem Verbrecher. Was? Ja, von einem Verbrecher. Und nicht bloß irgendeinem Verbrecher, sondern einem der größten Gauner Frankreichs, Eugène François Vidocq. Überall war ich unter den Dieben bekannt als einer der gerissensten und unerschrockensten. Die größten Verbrecher buhlten um meine Freundschaft, denn sie hofften noch immer etwas von mir lernen zu können. Und die Neulinge lasen mir die Worte vom Munde ab. Während im Land die französische Revolution tobt, macht Vidocq eine typische Verbrecherkarriere. Er schmuggelt, stiehlt, wandert ins Gefängnis, bricht aus, stiehlt weiter, kommt wieder ins Gefängnis, bricht wieder aus und so weiter und so fort. Bis er genug hat vom ewigen Kreislauf aus Verbrechen und Gefängnis. Irgendwann war mir mein Ruhm verhasst. Je mehr ich in den Seelen der Verbrecher las, je mehr sie sich vor mir entblößten, umso mehr fühlte ich mich bewogen, die Gesellschaft zu bedauern, die in ihrem Schoße ein solches Gezücht nährte. Grausame Erfahrungen und mein reifes Alter zeigten mir die Notwendigkeit, mich von diesem Verbrechervolk zu trennen, dessen Lebensweise und dessen widerwärtige Sprache ich verachtete. Um endlich ein ehrbares Leben führen zu können, bietet sich Vidocq den Behörden als Spitzel an. Ein Verbrecherkönig wie er ist natürlich der beste Spitzel überhaupt. Er kennt die Orte, an denen sich die Gauner treffen, und kein Verbrecher würde damit rechnen, dass der Verbrecherkönig ein Spitzel ist. In so einer großen Stadt wie Paris gibt es eine Unmenge widerlicher Spelunken, wo sich allerhand trübes Gesindel zu treffen pflegt. Um diese Gestalten zu treffen und zu überwachen, besuchte ich die berüchtigsten Orte bald unter diesem, bald unter jenem Namen. Ich wechselte sehr oft die Kleidung, wie eine Person, die es nötig hat, dem Auge der Polizei zu entgehen. Alle Diebe, die ich gewöhnlich traf, hätten Gift darauf genommen, dass ich zu ihnen gehöre. Sie waren überzeugt, dass ich von der Polizei gesucht werde und hätten sich für mich in Stücke reißen mögen. Aber irgendwann fliegt Vidocqs Tarnung auf. Die Behörden müssen sich etwas einfallen lassen. Der Name Vidocq war populär geworden. Und gar zu viele kannten mich vom Ansehen. In kurzem wussten alle Einbrecher und sonstiges üble Gesindel, dass es einen Spion namens Vidocq gab. Die Verwegensten nahmen sich sogar vor, mich bei der ersten Begegnung mausetot zu machen. Vidocq erhält die Erlaubnis, eine Sicherheitspolizei aufzubauen. Knapp 30 Männer arbeiten für ihn, die meisten ehemalige Verbrecher wie er. Sie mischen sich unbemerkt unter die Gauner und spionieren sie aus. So finden sie nicht nur heraus, wer welches Verbrechen begangen hat, sie können sogar Verbrechen verhindern. Von dem Moment an, als die Diebe erfuhren, dass ich zum leitenden Mann der Sicherheitspolizei ernannt werden sollte, hielten sie sich für verloren. Was sie am meisten beunruhigte, war, dass sie mich von Menschen umgeben sahen, die früher unter ihnen gelebt und mit ihnen gearbeitet hatten und sie deshalb ziemlich gut kannten. Übrigens ein Prinzip, das auch Sherlock Holmes anwendet, nur dass er keine großen Gauner anstellt, sondern ziemlich kleine. Morgen, Sir. Morgen, Wiggins. Und, habt ihr gefunden, was ich suche? Nee, Mr. Holmes. Haben wir leider nicht. Ihr müsst weitermachen, bis ihr es habt, verstanden? Jawohl, Sir. Gut. Hier ist euer Lohn. Fürs Erste. Danke, Sir. Und jetzt ab mit euch. Und lasst euch das nächste Mal mit besseren Neuigkeiten blicken. Jawohl, Sir. Was um alle Welt war denn das, Holmes? Das, mein lieber Watson, war die Baker Street Abteilung der Kriminalpolizei. Ein einziger von diesen Straßenjungs erreicht mehr als ein Dutzend Polizisten. Was? Wenn die Menschen jemanden sehen, der irgendwie nach Polizist aussieht, sind ihre Lippen versiegelt. Aber diese Jungs erregen nicht das geringste Misstrauen. Sie können überall hin und hören alles. Außerdem sind sie ziemlich gerissen. Genau wie Vidocs Sicherheitspolizei aus ehemaligen Verbrechern besteht, sind auch die Baker Street Jungs von Sherlock Holmes Ganoven. Straßenjungs, meist ohne Eltern, die davon leben, dass sie betteln und klauen. Weil sie selbst kleine Gauner sind, fallen sie den großen Gaunern gar nicht auf. Auch Sherlock Holmes verkleidet sich oft, als Bettler oder als Stallknecht, um so unbemerkt an wichtige Informationen zu kommen. Heute nennt man so etwas bei der Polizei Undercover-Arbeit. Verdeckte Ermittlungen. Aber halt. Das geht ja alles viel zu schnell. So weit sind wir doch noch gar nicht. Wir waren doch gerade bei der ersten Kriminalpolizei der Welt in Paris. Stimmt. Und zwischen der Gründung dieser Kriminalpolizei durch den ehemaligen Gauner Vidocq und der Zeit von Sherlock Holmes liegt fast ein ganzes Jahrhundert. Ein Jahrhundert, in dem sich einiges getan hat, was die Polizeiarbeit angeht. Die Erfolge der Sûreté in Paris sprechen sich herum. Weil es in anderen großen Städten der Welt ebenfalls mehr und mehr Probleme mit Verbrechen gibt, richtet man auch dort besondere Polizeieinheiten ein, zum Beispiel in London. 1829 gründet der englische Staatssekretär Sir Robert, genannt Bobby Peel, eine 1000-Mann starke Polizeitruppe zur Verbrechensbekämpfung in London. Scherzhaft nennen die Leute diese Spezialpolizisten nach dem Gründer der Truppe Bobbys. So werden die Londoner Polizisten mit ihrem eiförmigen schwarzen Uniformhelm übrigens noch heute genannt. Die neue 1000-Mann starke Polizeieinheit braucht ein Hauptquartier, das man schließlich in der Nähe der Themse findet. Der Hintereingang des Gebäudes befindet sich in einer kleinen Seitenstraße, in der früher die schottischen Könige wohnten, wenn sie nach London kamen. Der Name dieser Seitenstraße lautet daher Great Scotland Yard, was so viel bedeutet wie großer schottischer Hof. Weil die gefangenen Verbrecher meist nicht durch den Vordereingang, sondern durch den Hintereingang ins Hauptquartier gebracht werden, wird die neue Polizeieinheit in der Bevölkerung und unter den Gaunern bald nur noch Scotland Yard genannt. Ein Name, der heute aus Krimis nicht mehr wegzudenken ist. Bei Scotland Yard und den anderen neuen Kriminalpolizeieinheiten auf der Welt merkte man langsam, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, Verbrecher zu fangen als nur Undercover-Ermittlungen. Man erkannte, dass ein Täter am Tatort Spuren hinterlässt und dass man ihn anhand dieser Spuren identifizieren kann. Die Geburtsstunde der Spurensicherung. Die Spurensicherung war ein riesiger Fortschritt in der Kriminalistik. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob man ein Verbrechen klärt, indem man Verbrecher beschattet und aushorcht, oder ob man die Spuren an einem Tatort dazu bringen muss, etwas über den Täter zu verraten. In ihrer Anfangszeit läuft die Spurensicherung natürlich noch etwas holprig, was Sherlock Holmes mehr als einmal gewaltig aus der Haut fahren lässt. Ah, Mr. Holmes, das ist wirklich sehr freundlich, dass Sie gekommen sind. Ich habe alles unberührt gelassen. Sie meinen, abgesehen davon, dass Sie hier überall rumgestampft sind, Herr Inspektor? Naja. Und was ist mit dem Weg, der zum Haus führt? Dem Weg? Was ist denn damit? Eine Herde von Büffeln hätte kaum größeren Schaden anrichten können als Ihre Männer. Nun ja, ich hatte eben zu tun. Da konnte ich mich nicht darum kümmern. Wie oft muss ich es eigentlich wiederholen, Herr Inspektor? Das Wichtigste an einem Tatort sind die Spuren. Aber so wie Sie und Ihre Männer mit diesen Spuren umgehen, da grenzt es an ein Wunder, dass in London überhaupt irgendein Verbrechen aufgeklärt wird. Weil die einfachen Polizisten im 19. Jahrhundert noch nicht wissen, wie wichtig es ist, einen Tatort möglichst unberührt zu lassen, trifft es sich gut, dass damals gerade eine interessante Erfindung gemacht wird. Eine Erfindung, die heute jeder in seinem Smartphone mit sich herumträgt. die Fotografie. Mit Hilfe der Fotografie kann man nämlich nicht nur schöne Landschaften oder lustige Porträts aufnehmen, sondern auch einen Tatort dokumentieren. Schon früh begann man deshalb bei der Kriminalpolizei, Fotos vom Tatort zu machen. Möglichst noch bevor eine Herde von Büffeln hindurchtrampelte. Wenn ein Tatort schon längst wieder aufgeräumt ist, die Scherben von der zerbrochenen Fensterscheibe zusammengefegt sind und der Boden geputzt ist, kann man mit Hilfe der Fotos noch immer genau sagen, wie der Tatort einmal ausgesehen hat, wie weit die Scherben vom Opfer entfernt lagen und welche Spuren wo auf dem inzwischen geputzten Boden zu finden waren. Aus diesem Grund ist die Fotokamera auch heute noch eines der wichtigsten Werkzeuge an einem Tatort. Auch für den modernen Kriminalisten Marc Benecke. Wenn man mich sehen würde, dann würde man mich 80% der Zeit fotografieren sehen. Mit so kleinen Aufklebern, da ist immer eine Skala drauf, Zentimeter und Millimeter. Also ist ganz viel fotografieren, gucken, sich ganz langsam bewegen, nicht gegen irgendwelche Gegenstände gegenpoltern, nicht einfach mal aufs Klo gehen in der Wohnung. Solche Sachen, also sich sehr konzentriert und langsam umsehen, sehr intensiv. An einem Tatort darf keine Spur zerstört werden. Darum ist es wichtig, sich sehr vorsichtig zu bewegen und alles genau anzusehen. Wenn man einen Tatort sich anguckt, gibt es da zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Leiche und das andere ist der Rest, der nicht die Leiche ist, nämlich der eigentliche Tatort. Für uns ist das überhaupt nicht dasselbe. Kriminalist ist nämlich nicht gleich Kriminalist. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Kriminalisten. Jeder kümmert sich bei der Aufklärung eines Verbrechens um einen ganz speziellen Bereich. Die Leiche, die erzählt dem Arzt, also dem Rechtsmediziner, zum Beispiel, ob jemand erstickt ist, ob er erdrosselt oder erwürgt wurde, das ist nämlich auch noch ein Unterschied, ob er erfroren ist, erhangen wurde, sich erhangen hat, erstochen, erschlagen, durch Hitze oder sonst was zu Tode gekommen ist. Das ist die Leiche. Da fragt man meistens, was ist da passiert, dass der Körper gestorben ist, dass die Person gestorben ist. Das ist eine ärztliche Frage. Dann der Polizist, der fragt sich, wenn er so eine Leiche sieht, eigentlich, warum ist das passiert? Wen kannte der? Wer hat davon einen finanziellen Vorteil? Gab es da irgendwelche Leute, die sich gestritten haben? Beziehungsprobleme, Versicherungsvorteile, sonst irgend sowas. Und wir als Kriminalbiologen oder naturwissenschaftliche Kriminalisten, wir fragen uns, was für Spuren sind da? Also Blut, Haare, Sperma, Kot, Urin, Insekten, Speichel. Und das muss nicht an der Leiche sein. Das kann auch in der Umgebung der Leiche sein. Also die Polizisten und vor allem die Rechtsmediziner sind stärker auf die Leiche konzentriert, weil die wissen wollen, wie ist sie gestorben. Und wir sind eher daran interessiert, welche Krümel wir in der Umgebung finden. Also warum liegt da ein Knopf, warum liegt da ein Faser, warum ist da eine Blutspur? Der naturwissenschaftliche Kriminalist sichert also die Spuren am Tatort und untersucht sie mit naturwissenschaftlichen Mitteln. Dieser Zweig der Kriminalistik ist heute für die Aufklärung von Verbrechen sehr, sehr wichtig geworden. So wichtig, dass es sogar Fernsehserien wie CSI gibt, in denen die naturwissenschaftliche Kriminalistik im Grunde der Hauptdarsteller ist. Die Abkürzung CSI steht übrigens für Crime Scene Investigation. Das heißt übersetzt ins Deutsche nichts anderes als Spurensicherung. Wirklich erstaunlich ist, dass wir die naturwissenschaftliche Kriminalistik im Grunde jemandem verdanken, den es nie gegeben hat. Unserem alten Freund Sherlock Holmes. Ansätze zur Untersuchung von Tatortspuren hatte es natürlich auch schon gegeben, bevor Arthur Conan Doyle seinen Meisterdetektiv erfand. Aber erst durch die Sherlock-Holmes-Geschichten fühlte sich die Polizei weltweit herausgefordert, die Sicherung und Auswertung von Tatortspuren immer weiter voranzutreiben. Und dabei sehr, sehr sorgfältig zu sein. Denn natürlich darf keine Spur übersehen werden. Das A und O bei der Spurensicherung ist die Genauigkeit. Damals bei Sherlock Holmes genauso wie heute. Was ist das Wichtigste bei der Spurensuche? Das Wichtigste ist, dass man überhaupt erkennt, dass eine Spur vorhanden ist. Früher wie heute ist der größte Fehler bei der Spurensicherung, dass man die Spuren nicht wahrnimmt. Also wenn man so ein Bild von Sherlock Holmes sieht, ein altes Bild von früher, wo der also Pfeife raucht und eine Lupe hat, das ist also völlig realistisch. Holmes zog ein Maßband und ein großes, rundes Vergrößerungsglas aus seiner Tasche. Mit diesen beiden Arbeitswerkzeugen ging er geräuschlos durch den Raum, stoppte manchmal, kniete sich hin und legte sich sogar flach auf den Boden. Er war so versunken in seine Untersuchung, dass er unsere Gegenwart vergessen zu haben schien. Als ich ihn so beobachtete, konnte ich mich nicht des Gedankens an einen reinrassigen, gut ausgebildeten Jagdhund erwehren. Seine Untersuchung dauerte vielleicht 20 Minuten, während der er mit größter Sorgfalt den Abstand zwischen zwei Spuren maß, die für mich vollkommen unsichtbar waren. Dann schien er zufrieden und ließ das Maßband und das Vergrößerungsglas wieder in seiner Tasche verschwinden. Vergrößerungslupen und Geräte im Allgemeinen, Binokulare, Mikroskope, Fluoreszenzmikroskope, Rasterelektronenmikroskope, sind total elementar, wie Sherlock Holmes das sagen würde. Das ist also elementary. So kommt das, dass ich immer eine kleine Lupe dabei habe. Die sieht nicht so aus wie bei Sherlock Holmes, diese große, die man früher zum Lesen hatte. Unsere Lupen sind nur noch ungefähr so groß wie der Fingernagel vom Daumen. Die vergrößern ungefähr so 5- bis 10-fach. Und dann gibt es natürlich noch ein Mikroskop, ist auch nichts anderes als eine Lupe. Damit kann man dann bis zu 1000-fach vergrößern. Ohne die Vergrößerung kann man überhaupt nichts machen, wenn es um Spuren geht. Spuren sind immer klein, immer. Die Spuren, von denen ich rede jetzt, also Kleidungsfasern, vermischte Kleidungsfasern, Blutströpfchen, die sehr klein sind, das ist alles klein. Besonders die kleinen Blutströpfchen können dem Spurenkundler eine Menge darüber verraten, was sich an einem Tatort abgespielt hat. Blutspuren sind eigentlich an ganz vielen Tatorten vorhanden, wo Gewalt ausgeübt wurde. Das Blut kann mir zum Beispiel durchs Verteilungsmuster erzählen, wer wann wo wie wen geschlagen hat oder wo eine Wunde war. Diese seltsamen Verteilungsmuster, die helfen uns sehr stark dabei zu überlegen, zum Beispiel, was für eine Waffe muss benutzt worden sein. Wenn ich zum Beispiel eine Abrissspur, das heißt eine Spur, wo eine Waffe blutig war, zum Beispiel eine Axt, wenn ich die jetzt schwinge, dann reißt davon Blut ab, wenn ich die hin und her schwinge. Kommt nicht aus der Wunde, sondern von der Axt. Und das erzeugt ein ziemlich typisches Muster. Und das sieht zum Beispiel völlig anders aus, als wenn es jetzt jemand mit einem breiten Brett, mit einem Baseballschläger, mit einem Kolben von einem Gewehr oder sowas macht. Das heißt, dann stehen wir wirklich wie Sherlock Holmes da und sagen, also das muss ein Gegenstand gewesen sein, der meinetwegen, das war ein Eisenrohr vielleicht. Und dann wissen die Polizisten das vielleicht schon längst, dass das ein Eisenrohr war oder irgendeiner, der es gesehen hat, hat sowas erzählt und dann gucken die uns immer an, wie halt der Watson den Sherlock Holmes und denken sich, woher weiß der das jetzt? Aber wir wissen das nicht, weil wir schlau sind, sondern wir wissen das, weil wir einfach sehr viele Experimente dazu gemacht haben, wie irgendwelche Abrissspuren aussehen. Aha. Und wie findet man heraus, welche Blutspuren was verraten? Ohne selbst jemandem weh zu tun, versteht sich. Wer Spaß daran hat, kann ein ganz einfaches Experiment machen. Eigentlich am besten Tinte, rote Tinte ist ganz gut. Saft ist nicht so gut, weil das nicht so ähnlich wie Blut ist. Aber rote Tinte ist sehr gut. Schön dünnflüssig ist prima. Und dann tropft man das. Und dann sieht man, wenn man das in der Badewanne zum Beispiel macht, oder in der Duschwanne, das ist am einfachsten, dann sieht man, wenn man das aus großer Höhe tropft, gibt das so eine Art Stern. Dann sieht das aus, als ob da so ein Sternchen unten drin wäre, weil das richtig zerplatzt. Wenn man es aus niedriger Höhe macht, hat man einen schönen runden Kreis mit ganz überhaupt gar keinen sternchenförmigen Rand, sondern mit einem schönen runden Rand. Wenn man es auf die Schräge der Badewanne oder Duschwanne tropft, je schräger und steiler das ist, umso länglicher und dünner wird der Tropfen, wie so ein Ausrufezeichen. Und wenn man da reinpatscht, also zum Beispiel, dass jetzt die Tinte in die Hand nimmt, mit dem Handschuh vielleicht besser, sonst hat man 3 Tage lang rote Hände, und dann einfach da reinpatscht, dann sieht man hochbeschleunigte Spuren, die dann auf einmal an der Wand sind. Die können auch wieder rund oder länglich oder sonst wie sein. Und das ist eine Methode, die wir sehr oft anwenden, dass wir überlegen, wo war die Blutungsquelle, also anhand des Auftreffwinkels, wo kam die Spur her oder wo ist die Blutungsquelle gewesen und wie haben sich die Personen dann bewegt im Laufe der blutenden Zeit und wer hat möglicherweise durch was das Blut verspritzt, also wer hat sich in die Hand geschnitten, sodass das einfach runtertropft. Große Höhe, Sternchen, niedrige Höhe, rund. Wer hat Blut verschleudert, zum Beispiel von einem Gegenstand, dann ist es vielleicht an der Wand. Ist aber ein großer Tropfen. Wer hat dem anderen mit der flachen Hand auf eine Platzwunde im Gesicht geschlagen? Kleine Tropfen an der Wand und so weiter. So kann man sich dann eben im Laufe der Zeit vorstellen, wie ungefähr die Tat abgelaufen sein müsste. Übrigens, wer glaubt, dass er besonders schlau ist, wenn er die Blutspuren wegwischt, hat sich verrechnet. Mithilfe der Chemikalie Luminol kann man auch weggewischte Blutspuren sichtbar machen. Man sprüht sie auf die Wände oder den Fußboden. Und wenn dort ein Blutfleck war, beginnt die Stelle bläulich zu leuchten. Der Tatort verrät mir also, was dort geschehen ist, wie das Opfer des Verbrechens umgebracht wurde und womit. Aber eigentlich interessiert ja vor allem der Täter und wie wir ihn schnappen können. Wenn man Spuren sichert, dann fragt man sich, was hat der Täter hinterlassen? Einen Schuhabdruck? Und falls ja, kann man ihn sehen. Und falls ja, weiß man, von welchem Schuh der kommt. Das ist also so eine typische Arbeit, die wird auch heute noch genauso gemacht. Fingerabdrücke sind dasselbe, sehr wichtige Spur. Man fragt sich, von wem ist der Fingerabdruck? Ist das ein vollständiger Fingerabdruck? Ist der vor Gericht beweiskräftig, weil man genügend Merkmale darin findet? Solche Sachen. Fingerabdrücke? Klar, kennt doch jeder, der mal einen Krimi gesehen hat. Aber was ist das eigentlich genau? Man hat auf der Haut, kann man auch leicht sehen, wenn man die nah ans Auge hält oder unter eine kleine Lupe hält oder so, sieht man diese Linien auf der Haut. Aber die sind eben nicht nur auf den Fingerspitzen, die sind an ziemlich vielen Stellen vom Körper. Nicht an allen, aber an mehreren Stellen. Und diese Linien, die hinterlassen einen Abdruck, so wie eine Schuhsohle. Also wenn man in Matsch springt mit einem Schuh und dann hinterher rumläuft, dann sieht man ja, dass das, was von der Sohle nach außen steht, dass das dann den Abdruck hinterlässt. Und das ist mit den Linien auf der Haut genauso. Und diese Linien, die funktionieren deswegen, genau übrigens auch wie Schuhsohlen, weil jede Schuhsohle hat eindeutige Merkmale. Da ist irgendwas kaputt gegangen, da ist eine Rille drin, da ist eine Ritze drin, die ist von einem bestimmten Hersteller, die wurde von einer bestimmten Firma gemacht. Man kann also jede Schuhsohle, wenn man genau hinguckt, kann man die auch nur einem bestimmten Schuh zuordnen. Und das geht mit Fingerabdrücken auch. Jeder Mensch, auch eineige Zwillinge, hat verschiedene Fingerabdrücke. Bei den unterschiedlichen Fingerabdrücken gibt es bestimmte Muster, die sich wiederholen. Kriminalisten sprechen von Schleifen, Wirbeln und Bogenmustern. Wer sich seine eigenen Finger genau ansieht, kann diese Muster entdecken. Obwohl es nur eine begrenzte Anzahl von Mustern gibt, sehen diese Muster aber bei jedem Menschen ein ganz kleines bisschen anders aus. Und so hat jeder Mensch seinen eigenen, unverwechselbaren Fingerabdruck. Aber natürlich muss man die Fingerabdrücke, die ein Verbrecher am Tatort hinterlassen hat, erstmal finden. Fingerspuren kann man auf ganz viele Arten sichtbar machen, mit Dämpfen, die sich darauf niederlassen, mit Ruß, den man darüber pinselt, mit Farben, mit denen man das anfärbt. Das hängt also immer davon ab, welchen Untergrund man hat. Manchmal sieht man den Fingerabdruck auch mit bloßem Auge. Kann man nochmal ausprobieren, einfach ein frisches Glas nehmen und dann das fest anfassen einmal und dann wieder loslassen. Also nicht fünfmal oder zehnmal, sondern nur einmal. Da sieht man eigentlich fast immer einen sehr, sehr, sehr schönen Fingerabdruck dann auf dem Glas, wenn es durchsichtig ist. Fingerabdrücke sind ein gutes Mittel, um jemandem nachzuweisen, dass er am Tatort gewesen ist. Aber dass er am Tatort war, heißt noch nicht, dass er der Täter ist. An einem Tatort gibt es meistens jede Menge Fingerabdrücke. Wenn der Tatort eine Wohnung ist, findet man dort zum Beispiel die Fingerabdrücke von allen Menschen, die in dieser Wohnung leben. Sinnvollerweise sucht man deshalb dort nach Spuren und Fingerabdrücken, wo sich der Täter in dieser Wohnung aufgehalten hat. Das wiederum verraten die Fußspuren und das Muster der Blutspritzer. Und die haben wir ja schon untersucht. Am einfachsten macht es ein Täter den Kriminalisten natürlich, wenn er seine Fingerabdrücke direkt auf der Mordwaffe hinterlässt. Aber so dumm sind die meisten Täter leider nicht. Darum muss man am Tatort viele Fingerabdrücke sammeln. Aber woher weiß man eigentlich, zu wem diese vielen Fingerabdrücke gehören? Um das herauszufinden, muss man die Fingerabdrücke am Tatort mit denen von verschiedenen Leuten vergleichen. Mit den Fingerabdrücken vom Opfer und von den Menschen, die in der Wohnung leben, die zum Tatort wurde. Oder eben mit den Fingerabdrücken von Menschen, die das Verbrechen begangen haben könnten, den Verdächtigen. Dafür braucht man natürlich die Fingerabdrücke von all diesen Leuten. Vergleichsabdrücke in einer Datenbank von Hautleisten kann man am einfachsten nehmen, indem man die Finger in Tinte, nicht Tunk, sondern da drüber reibt, über so ein Kissen mit Tinte oder so. Ist eigentlich nach wie vor die beste Methode. Genau wie man das so als Kind aus Spaß macht, ins Stempelkissen reinpacken oder sonst wo, wo es schön schmutzig ist. Bleistiftschmutz oder irgendwelcher Ruß oder Staub. Und das hinterlässt dann die schönsten Abdrücke. Macht die Polizei eigentlich auch nicht anders. Das funktioniert aber nur, wenn es tatsächlich Verdächtige gibt. Aber was ist zum Beispiel, wenn in ein Haus eingebrochen wird und man nicht die geringste Ahnung hat, wer der Einbrecher ist? In diesem Fall kann man die Fingerabdrücke vom Tatort mit Abdrücken in einer Computerdatenbank vergleichen. In dieser Datenbank werden Fingerabdrücke von allen Leuten gesammelt, die schon mal ein Verbrechen begangen haben und von der Polizei geschnappt wurden. Wenn Ermittler Glück haben, passen Fingerabdrücke von einem Tatort zu welchen in der Datenbank. Dann weiß man, wer der Täter ist. Vielleicht jemand, der vor 2 Jahren schon mal in ein anderes Haus eingebrochen ist. Vergleichsdatenbanken werden in kriminalistischen Fällen eigentlich immer zentral geführt. So heißt das Behördenwort dafür, zentral geführt. Das bedeutet, das macht da eigentlich immer das Bundeskriminalamt, manchmal auch die Landeskriminalämter. Anders hat es eigentlich keinen Sinn, weil man hat so eine große Datenmenge und die soll ja auch immer mit demselben Computerprogramm bearbeitet werden und immer auf dieselbe Methode, dass man das am besten irgendwo zentral macht. Man kann aber als Kind kann man sich auch selber eine Datenbank von Fingerabdrücken anlegen von der ganzen Familie, indem man das einfach mit Tinte macht oder das einscannt oder die Tinte einscannt und dann die Merkmale sich aufschreibt. Und dann kann man das also auch mit einer Zettelkartei oder in seinem eigenen Computer oder sonst wo machen. Also Datenbank heißt nur, man sammelt Vergleichsdaten. Es ist jetzt nicht verboten, dass man das auch selber macht. Fingerabdrücke kannte man schon beim alten Scotland Yard zur Zeit von Sherlock Holmes. Dabei waren die ersten Verbrecher, die man Mitte des 19. Jahrhunderts durch ihre Fingerabdrücke entlarvte, gar keine Einbrecher oder Mörder oder andere wirklich bösen Kerle. Es waren Rentenbetrüger. Und zwar in Indien. Der Nächste. Name? Kutrapali, Ranga Kutrapali Sahib. In Ordnung. Der Nächste. Im 19. Jahrhundert wird Indien nicht von Indern regiert, sondern von Engländern. Es ist das Zeitalter des Kolonialismus. Eine Zeit, in der viele Europäer glauben, dass sie das Recht haben, andere Völker irgendwo auf der Welt zu unterwerfen und deren Länder zu erobern. Länder in Afrika oder in Asien gehören auf einmal Frankreich, Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien. Es ist eine schlimme Zeit mit blutigen Kriegen. Denn natürlich sind viele Menschen in den sogenannten Kolonien nicht damit einverstanden, dass man ihnen einfach ihr Land wegnimmt. Andere schlagen sich auf die Seite der neuen Kolonialherren und lassen sich als Soldaten anwerben, um gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Dafür werden sie gut bezahlt. Und bekommen im Alter sogar eine Rente. In Ordnung. Der Nächste. Die Auszahlung dieser Rente an indische Soldaten übernimmt im Jahr 1860 der britische Kolonialbeamte William James Herschel. Der Nächste, habe ich gesagt. Es gibt jedoch ein Problem. Name? Bakshi. Runi Bakshi, Sahib. Moment mal. Dich kenne ich doch. Du warst doch gestern schon hier und hast dir Geld abgeholt. Ich? Nein, Sahib. Sie müssen mich verwechseln. Einige der ehemaligen Soldaten kassieren mehrfach Geld. Sie kommen einfach mehrmals zur Auszahlung und geben dabei unterschiedliche Namen an. Dass Herschel ebenso wie den anderen Europäern schwerfällt, die vielen fremdländischen indischen Gesichter zu unterscheiden, beschließt er, ein anderes Unterscheidungskriterium zu verwenden. Die Fingerabdrücke. Dass sich die Fingerabdrücke aller Menschen voneinander unterscheiden, war bereits anderen vor Herschel aufgefallen. Aber er war der Erste, der sie ganz geplant zur Erkennung und Erfassung von Personen und zur Aufklärung von Gaunereien einsetzte. Herschels Idee war so gut, dass sie sich schnell herumsprach und bald weltweit von den Kriminalpolizeien übernommen wurde. Naja, fast weltweit. Man muss dazu vielleicht wissen, dass Deutschland eines der letzten Länder war, was angefangen hat, naturwissenschaftliche Techniken in der Kriminalistik zu benutzen. Man hat also in Deutschland gesagt, ach, Fingerabdrücke, so ein Schwachsinn, das braucht kein Mensch. Bis dann der damalige Polizeidirektor von Dresden für die Gebiete, für die er zuständig war und aus heutiger Sicht dann für Deutschland gesagt hat, ich verordne jetzt, dass Fingerabdrücke benutzt werden. Das war aber erst 1904. Da haben schon sehr, sehr, sehr viele andere Länder Fingerabdrücke längst benutzt. Auch heute noch werden Tatorte auf Fingerabdrücke untersucht. Viel wichtiger ist für die moderne Kriminalistik allerdings ein anderer Fingerabdruck geworden, der genetische Fingerabdruck. Ob wir groß sind oder klein, eine Stupsnase haben oder eine Knollennase, ob wir blond sind oder schwarzhaarig, all das ist festgelegt in unserem Erbgut, den Genen. Unser Erbgut sieht aus wie eine zusammengerollte, winzig kleine, aber ziemlich lange Kordel, die man Desoxyribonukleinsäure nennt. Weil dieser Name viel zu kompliziert ist, kürzt man ihn ab in DNS bzw. DNA. Unsere Erbgutkordel DNA ist eine Art Speicherstick für Informationen. Sie ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und auf jedem dieser Abschnitte ist eine bestimmte Information gespeichert. Zum Beispiel über die Farbe unserer Haare oder die Form unserer Nase. Diese Abschnitte auf der DNA-Kordel nennt man Gene. Die DNA-Kordel mit unseren Erbgutinformationen liegt nicht einfach irgendwo in unserem Körper herum. Eine Kopie davon befindet sich in jeder einzelnen Zelle, in jeder Hautschuppe, jedem Haar und jedem Tropfen Blut. Ein Haar von meinem Kopf enthält also nicht nur Informationen über meine Haare, sondern auch darüber, dass ich eine Knollennase habe. Du hast doch keine Knollennase. Übrigens sind nicht nur unsere Erbgutinformationen so gespeichert. Alle Lebewesen auf der Erde, Tiere, Pflanzen, Bakterien, speichern ihre Erbinformationen in DNA-Kordeln. Und diese Kordeln gleichen sich erstaunlich stark. Das Erbgut einer Maus und das eines Menschen sind zum Beispiel zu 95% identisch. Unsere Erbsubstanz DNA ist ein interessanter Werkstoff. Muss man sich mit Ziegelstein vorstellen. Das ist was Richtiges, das kann man sehen, das kann man anfassen, das kann man schmecken. Das ist da, das ist wirklich da. Ist halt so ein Faden, wenn man den aus der Zelle ziehen würde, wäre der also 2 Meter lang. Und der hat eine interessante Eigenschaft. So wie Ziegelsteine halt groß, klein, dick, dünn, neu, alt sein können. Farbig, weniger farbig. Die DNA hat eine Eigenschaft, nämlich die, dass sie zwar sehr viele ähnliche Stellen bei verschiedenen Menschen hat, und diese Stellen haben auch alle Menschen, aber die sind trotzdem genügend verschieden, dass man die Leute unterscheiden kann. So wie zum Beispiel Augen. Fast alle Menschen haben Augen, also nahezu alle Menschen haben Augen, aber die Augen sind sehr, sehr, sehr verschieden. Die Iris von Menschen ist nie gleich, niemals. Das ist also, wir haben eine ähnliche Sache, Augen, aber im Detail ist sie verschieden. Und so ist das halt auch bei der DNA. Die ist zwar, wie man ja auch am Körper sehen kann, ist sie immer gleich. Die meisten Menschen haben 2 Beine, 2 Augen, 5 Finger, 2 Ohren, Haare auf dem Kopf und so weiter. Da muss es also was Ähnliches geben, aber das sieht nicht alles gleich aus. Im Gegenteil, die Zusammenstellung dieser Merkmale ist sogar immer total verschieden, wenn man genau hinguckt. Und das ist eben auf der Erbsubstanz DNA eingespeichert. Bei jedem Menschen sieht die DNA-Kordel also ein bisschen anders aus. Genauso wie sich der Fingerabdruck jedes Menschen von dem aller anderen Menschen unterscheidet. Darum spricht man bei der Analyse des Erbguts auch vom genetischen Fingerabdruck, obwohl es gar kein richtiger Fingerabdruck ist. Das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel, also mein Kumpel Sven, der hat an einer bestimmten DNA-Stelle hat eine 5-fache Wiederholung. Das ist jetzt so wie 5-mal der Ziegelstein aufeinander getürmt. Ich habe dieselben Ziegelsteine, aber ich habe 7 davon. Oder 3. Das heißt, das ist ein Unterschied in der Menge. Die Ziegelsteine sind aber dieselben. Das heißt, das ist sehr leicht zu finden. Man muss nur nach Ziegelsteinen gucken, die eine bestimmte Form und Größe und Farbe und so haben. Dann schreiben wir das auf und gucken an der nächsten Stelle. Und wenn man so an 7, 8, 9 Stellen guckt, dann hat man schon irre viele Unterschiede. Ebenso wie ein Täter am Tatort Abdrücke seiner Finger hinterlässt, hinterlässt er auch seinen genetischen Fingerabdruck. Natürlich nicht absichtlich. Weil wir aber alle unseren genetischen Fingerabdruck in jeder einzelnen Hautzelle tragen, verrät der Täter sich schon, wenn er einen Tropfen Blut verliert oder ein Haar oder eine einzige Hautschuppe. Da jeder Mensch pro Stunde ungefähr 500.000 Hautschuppen verliert, ohne es zu merken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, an einem Tatort den genetischen Fingerabdruck des Täters zu finden. Übrigens tragen Spurensicherer deshalb auch immer einen Plastik-Overall mit Kapuze. Am Tatort will schließlich keiner auch noch die DNA der Ermittler rumliegen haben. Natürlich gilt für den genetischen Fingerabdruck dasselbe wie für den echten. Dass die DNA von jemandem am Tatort ist, heißt nicht, dass derjenige der Täter war. Jeder, der in dem Wohnzimmer jemals zu Besuch war, hat dort Haare und Hautschuppen verloren, inklusive Nachbars Dackel Waldi. Auch beim genetischen Fingerabdruck muss also viel Material eingesammelt und analysiert werden. Und auch hier braucht man das Vergleichsmaterial von einem Verdächtigen. Leider kann man sich den genetischen Fingerabdruck nicht so einfach anschauen wie einen echten, denn die DNA ist winzig klein. Aber man kann den genetischen Fingerabdruck sichtbar machen, genau wie einen echten. Im Labor nimmt man die Erbsubstanz die man vom Tatort hat. Aus Blut, aus Speichel, aus Sperma, aus Urin, aus der Leiche vom Täter. Wenn man den gefragt hat, dürfen wir bei Ihnen mal im Mund so ein bisschen ein paar Zellen rausnehmen mit so einem Wattetupfer oder innen im Mund langreiben, am Zahnfleisch oder an der Wange. Und dann holt man die erstmal aus dem Wattetupfer raus. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das wäscht man raus, das ist wie Wäsche waschen. Der Tupfer ist ja auch nichts anderes als ein Schrubber oder so ein Wischmopp. Ist genau dasselbe. Und mit dem haben wir ja was auch abgerieben, genau wie man mit dem Wischmopp jetzt den Boden sauber reibt. Und das holen wir jetzt raus aus der Watte. Und jetzt müssen wir die Erbsubstanz da rauskriegen, aus den Zellen, die da rumschwimmen. Das ist einfach, man löst einfach die Zellen auf, außer der Erbsubstanz. Das ist so ähnlich wie mit Bio-Waschmittel waschen. Da wird also nicht die Wäsche aufgelöst vom Bio-Waschmittel, sondern die Flecken auf der Wäsche. Und genauso machen wir das. Wir lösen die Zellen auf, aber nicht die Erbsubstanz, Wasser. Und das, was übrig bleibt, ist die DNA. Und die kann man jetzt mit ganz vielen verschiedenen Verfahren, kann man die jetzt anschauen. Dann lässt man die zum Beispiel durch ein ganz, ganz dünnes Röhrchen laufen. Und in dem dünnen Röhrchen wird einfach gemessen, wie viel von der jeweiligen DNA-Stelle vorhanden ist und wie diese DNA-Stelle aussieht. Da kann man dann nach Hause gehen und schlafen und am nächsten Morgen kommt man wieder und dann ist da ein Zettel oder eine Computerdatei, die sagt einem, wie viel von dem jeweiligen Stückchen der DNA da war, wie lang das war oder wie schwer das war oder wie farbig das war. Das kann man sich also aussuchen, mit welcher Methode man das darstellt. Manchmal führen die DNA-Spuren vom Tatort nicht sofort dazu, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird. Aber man speichert diese Spuren in einer Datenbank, genauso wie die echten Fingerabdrücke. Und so kann es passieren, dass ein Verbrechen noch Jahre nachdem es geschehen ist, mit Hilfe der gespeicherten DNA-Spuren aufgeklärt werden kann. Der Klassiker, der auch wirklich sehr oft passiert: Man weiß, dass eine Person, zum Beispiel ein Räuber, sehr oft Erbsubstanz DNA hinterlassen hat, zum Beispiel typischerweise Autoeinbrüche, Tankstellen, Überfälle, Raub, also so schon ganz schön harte Sachen. Und die Polizei kann dann aber hat keine Anhaltspunkte zum Ermitteln, wie gesagt, keine Videoaufzeichnungen, nichts, aber ein bisschen DNA hinterlassen die Täter oft irgendwo. Die speist man in eine Datenbank ein und die Datenbank sagt einem dann, pass auf, das ist immer dieselbe Person. So. Und dann kommt es sehr oft dazu, dass diese Person, weil die offensichtlich antisozial ist und sich einen Dreck darum schert, was andere fühlen oder wollen, die sagt sich halt, ich will Geld und Kaugummis und Benzin und das, was ich mir gerade kaufen will, also nehme ich mir das, egal ob andere Leute dabei Schaden nehmen oder bluten oder traurig sind, ist mir egal, ich darf das, weil ich das will, also antisoziale. Und früher oder später begehen die irgendein Delikt, wo sie mal bei auffallen. Man nimmt jetzt ihre DNA, weil sie festgenommen werden, aus einem Mundabstrich von der Person, also man tut da so einen Wattetupfer in den Mund, das speist man in die Datenbank ein und dann macht's bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing und dann hat man die letzten 60 Fälle von denen, leuchten dann sozusagen auch auf von einer DNA-Spur, die damals noch anonym war, wo man aber immer weiß, es war dieselbe Person. Also das ist, glaube ich, der einzige Fall, wo die Spur ganz klar eine Verbindung zwischen Tatort, Täter, Tatvorgehensweise und sozusagen auch Opfer herstellt. In allen anderen Fällen muss man sich immer genau überlegen, ja, die Zigarettenkippe, die ich da gefunden habe, die hat zwar die DNA von einer verdächtigen Person, aber war die auch wirklich am Tatort? Kann ja sein, dass die Zigarettenkippe da hingeschmissen wurde, hingeweht wurde, seit 10 Jahren da liegt. Also da ist das ein bisschen schwieriger. Aber bei dem genannten Fall, so Datenbankfälle, da klappt es ganz gut. Von so etwas wie einem genetischen Fingerabdruck konnten Sherlock Holmes und Scotland Yard Ende des 19. Jahrhunderts nur träumen. Aber auch wenn es heute diese Möglichkeit gibt, heißt das noch längst nicht, dass jedes Verbrechen aufgeklärt werden kann oder dass man immer dem richtigen Täter auf der Spur ist. Manchmal führt das Bing, Bing, Bing nämlich auch zu einem DNA-Phantom. Wir hatten jetzt eine Serie, ist nicht lange her. Da hat die Person immer Spuren hinterlassen, die scheinbare Person, das DNA-Phantom, an allen möglichen Tatorten, aber es war merkwürdig, es waren immer nur in bestimmten Bundesländern und die Taten haben nicht zusammengepasst. Also zum Beispiel die verrückteste Tat war eine, das waren so ziemlich harte Jungs, die da eine Tat begangen haben und die haben geschworen, dass da keine Frau dabei war. Das war nämlich weibliche DNA. Und das war der Moment, wo man gesagt hat, okay, irgendwas wird hier komisch, weil Diese Frau sollte auch eine Polizistin erschossen haben. Die sollte auch ganz normale, so Junkie-Beschaffungskriminalitätsdelikte begangen haben. Die sollte auch gut geplante Verbrechen begangen haben. Also das passte nicht zusammen. Aus DNA-Sicht passte das wunderbar zusammen, weil war halt immer dieselbe Spur. Die deutsche Kriminalpolizei ist ratlos, bis das geheimnisvolle DNA-Phantom endlich enttarnt werden kann. Das war in Wirklichkeit eine alte Dame oder ältere Dame, ich will sie jetzt nicht beleidigen, also ist ja noch ganz robust, die Dame. Die hat in einer Firma gearbeitet, wo auf so Stiele, da hat die Watte drauf gerollt. Und diese Wattetupfer, die benutzen wir, um Spuren aufzusammeln vom Tatort. Ne? Irgendwas, zum Beispiel eine Blutspur, da tut man ein klein bisschen destilliertes Wasser auf das Watteköpfchen und reibt das dann ab. Und es stellte sich dann raus, dass das eben ab und zu mal hat diese Dame in der Firma, wo die Wattestäbchen in Deutschland hergestellt wurden, hat die einfach mal die Watte nachgedreht, wenn da so ein paar Fasern rauskamen oder wenn die irgendwie vom Band gefallen sind. Und so war in Wirklichkeit das überhaupt nicht die DNA der Täterin, der angeblichen, sondern von der rüstigen älteren Dame in der Wattestäbchenfirma. Auch mit Hilfe von DNA-Spuren kann man also nicht alles klären. Was ist am Tatort geschehen? Wie ist jemand gestorben? Dafür muss man sich auch andere Spuren ansehen. Und für jede Spur gibt es einen Experten. Jeder Kollege hat da so seine Spezialität. Der eine kennt sich mit Glassplittern aus, von welchem Auto könnten die kommen, von welcher Vase könnten die kommen. Oder noch jemand anders ist ein Datenbankspezialist, der versucht zum Beispiel einfach Merkmale, die er gesehen hat, zum Beispiel Schnitte am Hals, haben viele Leichen, aber der füttert das in eine Datenbank und fängt dann an, alle Taten miteinander zu vergleichen und guckt, ob es außer Schnitte am Hals noch andere Merkmale gibt. Also da gibt es ganz viele kauzige Spezialisten, die mit ihrem Spezialgebiet auch nur einen ganz kleinen Teil des Tatorts oder der Tatortspuren beleuchten. Die Spurensuche und Sicherung am Tatort ist übrigens nur ein kleiner Teil des Berufs von diesen Spezialisten. Danach geht erst die eigentliche Arbeit los. Bei naturwissenschaftlichen Kriminalisten findet diese meist im Labor statt. Im Labor, wenn wir uns die Spuren anschauen, dann haben wir eine Auswahl getroffen am Fundort. Zum Beispiel, wir haben Abriebe von irgendwas gemacht oder wir haben ein Stück Tapete rausgeschnitten oder ein Stück Teppich mitgenommen. Tapete und Teppich und alle anderen Sachen vom Tatort werden auf Kleidungsfasern untersucht, auf DNA-Spuren und auf alles, was sonst irgendwie dazu beitragen kann, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Dabei gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, diese Spuren zu untersuchen. Weil es viele Naturwissenschaften gibt, gibt es nämlich auch viele unterschiedliche Zweige der naturwissenschaftlichen Kriminalistik. Sherlock Holmes zum Beispiel ist ein begeisterter Chemiker. Sehen Sie her, Watson. Ich habe soeben eine Substanz gefunden, die auf keinen anderen Stoff als Hämoglobin reagiert. Ich vermute, Sie sind sich der Tragweite dieser Entdeckung bewusst. Nun ja, zweifellos eine interessante chemische Entdeckung. Aber ob sie praktischen Nutzen hat... Watson, Watson, Watson, praktischen Nutzen. Das ist die praktischste gerichtsmedizinische Entdeckung seit Jahren. Verstehen Sie denn nicht, dass uns dadurch eine unfehlbare Testmethode für Blutflecken zur Verfügung steht? Wenn dieser Test schon früher erfunden worden wäre, ich sage Ihnen, Watson, Hunderte von Männern, die sich jetzt frei auf der Erde bewegen dürfen, hätte schon vor langer Zeit die gerechte Strafe für ihre Verbrechen ereilt. Glauben Sie wirklich? Aber natürlich! Kriminalfälle drehen sich immer wieder um diesen einen Beweis. Ein Mann wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Man untersucht seine Kleider und entdeckt bräunliche Flecken. Ist es Blut oder Lehm oder Rost oder sind es Obstflecken? Über diese Frage haben sich schon viele Experten den Kopf zerbrochen. Und warum? Weil es bisher keinen verlässlichen Test gegeben hat. Jetzt gibt es endlich den Sherlock-Holmes-Test. Und in Zukunft wird kein Mensch mehr Probleme haben, diese Frage zu beantworten. Eine der bekanntesten Techniken, die Sherlock Holmes benutzt, ist der Blutnachweis. Eine sehr wichtige andere Methode, die Sherlock Holmes noch entwickelt hat, ist die Unterscheidung verschiedener Tabaksorten. Also ich sage jetzt extra Sherlock Holmes, weil das die Kunstfigur entwickelt hat. Blut kann man eigentlich schon sehr lange nachweisen durch alle möglichen chemischen Verfahren, indirekte Verfahren, direkte Verfahren. Und es ist wichtig herauszufinden, ob man es tatsächlich mit Blut zu tun hat und nicht mit Rotwein. Oder Rost. Oder Erdbeermarmelade. Mache niemals Annahmen. Also nach wie vor schreiben wir immer im Tatortbefundbericht nur rötlich-braune Spur. Also wer Blutspur schreibt, fliegt raus. Das war der erste und letzte Tag im Team. Wirklich, das ist einfach so. Solche Leute kann man nicht brauchen, weil die Annahmen einführen. Wir wollen keine Menschen, die Annahmen einführen. Egal, ob daneben eine Leiche mit abgetrenntem Kopf liegt. Das heißt trotzdem nicht, dass es eine Blutspur ist. Das heißt vor allem nicht, dass es das Blut vom Opfer ist. Es kann das Blut von egal wem sein. Und wir wissen noch nicht, wie lange es da ist. Noch lieber als mit Chemie beschäftigt sich Marc Benecke mit Biologie. Schließlich ist er Kriminalbiologe. Sein Spezialgebiet ist die Insektenkunde. Und mit der hat er sogar schon dem FBI bei der Verbrecherjagd geholfen. Die Spezialagenten vom FBI, das sind keine Geheimdienstleute mit Schlapphüten, so wie deutsche Geheimdienstleute oder so. Natürlich haben die jetzt nicht Schlapphüte auf dem Kopf, sondern innerlich sozusagen, also dass sie was Geheimes machen, sondern das sind Polizisten. Also Agent heißt da nicht Geheimdienst, sondern das heißt da, man hat eine besondere Aufgabe und das sind besondere Polizeiaufgaben. Meistens sind es Aufgaben, die irgendwie von höherer Bedeutung sind. Das bedeutet, wo mehrere Städte oder mehrere Orte oder mehrere Bundesstaaten eine Rolle spielen. Das ist eigentlich deren Job. Und die haben eine sehr interessante Ausbildung und das sind auch sehr interessante Leute, die sind nämlich total normal. Und das findet man ein bisschen komisch, weil man sich Polizisten ein bisschen anders vorstellt. Was die machen ist, also so eine Mischung aus Polizeitechniken und naturwissenschaftlichen Techniken, versuchen die, den Fall zusammenzupuzzeln. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man denn Insektenkunde, um ein Verbrechen aufzuklären? Naja, das hat etwas damit zu tun, dass mit Lebewesen ein paar unappetitliche Sachen passieren, wenn sie sterben. Mit toten Tieren ebenso wie mit toten Menschen. Sobald das Herz aufhört zu schlagen, beginnen wir nämlich ganz langsam zu verfaulen. Wie ein verdorbenes Steak im Kühlschrank. Für uns kein besonders angenehmer Gedanke. Aber für Insekten die Einladung zu einem Festmahl. Man findet auf verfaulten Leichen öfters mal Kinder von Schmalzfliegen. Das sind so würmchenförmige Lebewesen, die heißen Maden. Die sehen also aus wie so Würmchen und fressen sich jetzt also voll. Und wenn die dann groß genug sind, dann verpuppen die sich. In der Puppe lösen die sich auf und wandeln sich zu einer Fliege um. Und dann fliegen die weg und manchmal legen die dann neue Eier irgendwo. Was wir machen, wir fragen uns jetzt, wie alt sind die Tiere auf der Leiche? Also wie lange haben die auf der Leiche gelebt? Denn mindestens so lang muss die Person, die früher mal ein Mensch war, eine Leiche gewesen sein. Also eine tote, verfaulende Person. Und das ist sehr aufwendig, da muss man die Temperatur zu wissen, weil Insekten sich abhängig von der Temperatur schneller entwickeln, wenn es wärmer ist, und langsamer entwickeln, wenn es kälter ist. Muss man also erstmal die Temperatur rauskriegen. Als nächstes braucht man die Umgebungsbedingungen, also war das im Schatten oder nicht. Im Schatten ist immer kälter als in der Sonne. Und wenn man das alles zusammennimmt, kann man die Insekten wie so eine kleine Uhr benutzen. Das wäre, als ob einer eine Stoppuhr auf die Leiche geschmissen hätte. Das ist die eine Methode. Die andere ist, dass wir uns fragen, was ist das überhaupt für ein Insekt? Sagen wir mal, wir haben eine Leiche in der Sporttasche zerstückelt mit Bleirohren, um die zu beschweren. Und jetzt machen wir die auf, jetzt lag die ziemlich lang unter Wasser. Jetzt ist das mit der Besiedlungszeit der Leiche durch Insekten ist das ein bisschen schwierig, weil unter Wasser die meisten Insekten ersticken, zumindest die Schmeißfliegen. Allerdings kann man was ganz anderes rauskriegen. Wenn man zum Beispiel Insekten findet, die leben jetzt nur meinetwegen auf dem Dachstuhl. Die sind jetzt mit in der Sporttasche drin. Mit den Leichenteilen. Ja, dann weiß man vielleicht, dass die Person, die Tote, in einem Dachstuhl vielleicht mal war. Oder die Tasche in einem Dachstuhl war. Oder die Leiche und die Tasche und der Täter im Dachstuhl waren. Also fragen wir uns auch, wo leben die Insekten, die wir da finden überhaupt? Und das ist auch ganz schön aufwendig. Das weiß also weder ein Polizist noch ein Rechtsmediziner. Die Biologen wissen das aber. Wir als Biologen wissen dafür dann eben nicht, woran ist die Person gestorben. Und so kriegt also jeder das, was er versteht und womit er arbeiten kann und guckt sich das an. Man kann aus den Insekten Gifte holen, also wenn die Leiche ganz stark verfault ist, zum Beispiel an irgendeinem Baum steht die oder liegt die, ist ganz stark zersetzt, von Tieren zerfressen, sind nur noch Knochen übrig. Woher soll man jetzt wissen, was für ein Gift im Magen war? Der Magen ist ja nicht mehr da. Dann kann man das aber an den Insekten feststellen, die davon gefressen haben. Also das sind so die drei Hauptmethoden. Also Liegezeitbestimmung, Giftuntersuchungen und ja, Ortsuntersuchungen. Wo kommen die Insekten vor? Oh Mann, da kann es einem aber schon ein bisschen anders werden. Ist das denn nicht irgendwie merkwürdig, wenn man es mit so vielen Toten zu tun hat? Biologisch ist der Tod ja einfach das natürliche Ende eines hoffentlich schönen, friedlichen Lebens. Also so sehe ich als Biologe auch den Tod. Das ist einfach ein Bestandteil des Lebens, und zwar nicht des individuellen Lebens von einer Person, sondern des Lebens auf der Erde, das alles lebt. Also kleine Tiere, große Tiere, Pflanzen, von mir ist auch Steine, wenn man so will. Die leben zwar nicht, aber die kommen und gehen halt auch, zerfallen und setzen sich wieder zusammen und so über sehr lange Zeiträume. Also so gesehen, wir haben nicht von allem endlos viel, so wie Erdöl, das ist irgendwann mal verbraucht. So gilt das aber auch für alles andere, also zum Beispiel Kohlenstoff oder Stickstoff. Der muss also wieder recycelt werden, sonst gäbe es schon längst keine Lebewesen mehr auf der Erde. Und das Recycling ist der Zerfall, vor allem in erster Linie. Und dadurch werden die Bestandteile, aus denen Lebewesen besteht, Hamster, Mensch, Vogel, egal, werden jetzt wieder in Einzelteile zerlegt und dann können die wieder neu benutzt werden. Von einer Pflanze, von einem anderen Tier, von derselben Tierart, spielt gar keine Rolle. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Also Zerfall ist oder Fäulnis ist halt einfach ein Recyclingprozess. Also ein Wieder-Zurückgeben der Bestandteile dahin, wo sie hergekommen sind. Und das ist eigentlich was Gutes. Also wenn jetzt alle Menschen anfangen würden, sich einfrieren zu lassen, da wäre das ein Problem, weil dann hätte man irgendwann überhaupt keine Rohstoffe mehr, um neue Menschen zusammenzubauen. Das ist also der Sinn von diesem Recyclingprozess. Auch wenn Tod und Verwesung für Marc Benecke etwas ganz Normales sind, ganz spurlos ist sein Job doch nicht an ihm vorübergegangen. Durch das, was er dort gesehen hat, ist er zum Vegetarier geworden. Das Problem ist, dass ich mal einen Fall hatte, wo man sehr stark die Gewalteinwirkung auf eine Person sehen konnte, weil es da sehr, sehr viele Blutspritzer gab. Und wem das mal klar wird, das wissen auch alle Vegetarier, der kann einfach kein Fleisch mehr essen. Also wenn man bestimmte Dinge sieht, verändert einen das. Das ist so wahrscheinlich wie ein Astronaut, der mal um die Erde geflogen ist, der dann halt sagt, ja, das ist so zart alles auf der Erde, das ist so eine dünne blaue Schicht drüber, das ist ja ein ganz zarter Planet, wo jeder, der auf der Erde ist, sagt, ist der verrückt oder was? Was ist denn hier zart auf der Erde? Also wenn ich mit Stein gegen den Kopf haue, ist der ziemlich hart. Ich weiß nicht, was daran zart sein soll. Und genauso ist das halt, wenn man mit dieser Gewalteinwirkung mal wirklich konfrontiert ist und das auch an sich ranlässt. Ab dem Moment kann man sich nicht mehr einreden, dass das halt kein Tötungsdelikt ist, dass man ein Schwein oder ein Huhn oder ein Rind einfach, egal wie liebevoll man das umbringt, einfach umbringt. Tod, Gewalt, verfaulte Leichen. Okay, aber wenigstens ist die Kriminalistik ein spannender Job. Ist sie doch, oder? Also es ist ganz, ganz, ganz langweilig bei uns. Also wer also eine Woche bei uns ist, der wünscht sich nur eins, dass er nie Praktikum hier gemacht hätte. Das ist tödlich langweilig. Dokumentieren, fotografieren, angucken, beschreiben, basta. Keine Fälle lösen, keine Pizza essen, keine Donuts essen, nichts. Keine Befragungen von irgendwelchen Menschen. Einfach nur das, was alle in der Schule langweilig fanden. Vor dem Mikroskop sitzen und sich eklige Sachen angucken und langweilige. Ja, ich find's super, aber ich weiß halt, dass die meisten Leute es langweilig finden, also. Wie? Keine Fälle lösen, nur angucken und beschreiben. Zusammensetzen tun das dann andere. Das machen dann zum Beispiel die Ermittler. Das sind dann die Polizisten, die haben keine Uniform. Die spurenkundlichen Polizisten haben keine Uniform an. Und die setzen sich dann hin und überlegen sich, was bedeutet das im Zusammenhang mit den beteiligten Menschen, die da eine Rolle spielen. Wer war, wann, wo, warum? Und nur die setzen das hinterher zusammen, wir nicht. Die Spurenkundler sind wirklich die, wie im Kino, die Spezialisten mit der dicken Brille und dem Karohemd und den Trekking-Sandalen und der komischen Frisur. Das sind wir. Superermittler wie Sherlock Holmes gibt es eben doch nur in Büchern oder im Fernsehen. Die wahre Arbeit eines Spurenkundlers sieht anders aus als in den Krimiserien. Jeder kümmert sich nur um einen kleinen Teil des Verbrechens. Wer im Labor steht, befragt keine Verdächtigen. Und wer die Verdächtigen befragt, untersucht keine Leichen. Erst wenn alle zusammenarbeiten, naturwissenschaftliche Kriminalisten, Techniker, Mediziner, Polizisten, und erst wenn sie mit ihren Beweisen einen Richter überzeugen können, erst dann ist ein Verbrechen aufgeklärt. Zum Beispiel der Fall mit den Maden und der Telefonzelle. Insekten kann man benutzen, um die Liegezeit von Leichen zu bestimmen. Wenn man also die Insekten hat von der Leiche und sagt, ja, ich habe jetzt alles berücksichtigt, Temperatur, Wetter, Klima, Wind, Schatten und so, wenn ich das alles habe, dann berichte ich der Polizei, dieses Tier hat 10 Tage auf der Leiche gelebt. Vom Ei bis zu diesem Larvenstadium, was ich da jetzt antreffe. Und irgendwann, wenn man Glück hat, steht in der Zeitung, ja, die Insekten haben einen Beitrag dazu geleistet, den Fall zu lösen. Aber ich wusste ja gar nichts von dem Fall. Also Quatsch. Was ist da passiert? Dann ist es meistens so, dass die Polizei beispielsweise rausgekriegt hat, aha, der Benecke sagt, das Insekt hat 10 Tage auf der Leiche gelebt. Jetzt gucken wir mal, was 10 Tage vor dem Leichenfund in der Nähe der Leiche passiert ist. Nicht 9 Tage, nicht 11 Tage, sondern 10 Tage, weil wir jetzt eine Stoppuhr hatten, die auf der Leiche liegt. Da gucken wir zum Beispiel mal, wer in der Telefonzelle in diesem Zeitraum telefoniert hat. Und dann stellen die fest, aha, es wurden 250 Nummern gewählt. Jetzt gucken wir mal, was das für 250 Nummern sind. Dann fahren die Polizisten dahin zu den 250 angerufenen Leuten oder rufen die an oder machen sonst irgendwas, um das rauszukriegen, wer das ist. Und es stellt sich verblüffenderweise heraus, eine von den angerufenen Personen ist der Sohn von einer Person, die sowieso tatverdächtig war. Jetzt gehen die Polizisten zu der Person hin und sagen, passen Sie mal auf, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Wir haben da einen Insektenkundler dran gesetzt, der hat uns gesagt, die Leiche lag 10 Tage da. Dann sagt der Verdächtige, na und, ist mir doch egal. Also ich war da vor diesen 10 Tagen, war ich in Lichtjahren Entfernung von dieser Leiche. Sorry, Herr Polizist oder Frau Polizist. Und dann ist das Problem, jetzt wird das ja wie ein Logikrätsel zusammengesetzt. Da sagt man, ja, da ist aber jetzt schlecht für Sie, weil leider hat Ihr Sohn uns bestätigt, dass Sie aus der Telefonzelle, die in der Nähe der Leiche ist, ihn angerufen haben. Da waren Sie wohl eher so wie 200 Meter oder 300 Meter oder 400 Meter im Umkreis der Leiche. Warum lügen Sie uns denn jetzt hier an? Haben Sie da vielleicht einen Grund für? Haben Sie vielleicht doch die Leiche dahingelegt? Und so puzzelt man das zusammen. Das ist jetzt auch ein Fall, der ist auch echt. In solchen Fällen kann dann der Richter entscheiden, so, wenn ich jetzt A, B, C und D zusammenzähle, entscheide ich, der muss der Täter gewesen sein, auch ohne dass er es zugibt. Durch die Leichenliegezeit in Kombination mit dem Telefonat, in Kombination mit der Zeugenaussage von dem Sohn. Der Richter könnte auch sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber reicht mir immer noch nicht. Das ist also freie Beweiswürdigung vom Richter. Aber das sind so Fälle, wo dann in der Presse steht, aufgeklärt durch Maden. In Wirklichkeit ist das aufgeklärt durch Polizeiarbeit, durch Zeugenaussagen, durch Richterentscheid und durch Maden. Seit dem Mittelalter hat sich also zum Glück einiges verändert. Heute wird bei uns niemand mehr gefoltert, um ein Verbrechen aufzuklären. Richter entscheiden aufgrund von Beweisen. Beweise, die naturwissenschaftliche Spurenkundler und andere Kriminalisten sorgfältig gesucht und ausgewertet haben. Leute mit einem Job wie Sherlock Holmes oder Mark Benecke. Ich habe mir meinen Job nicht ausgesucht, genauso wie sich Sherlock Holmes seinen Job nicht ausgesucht hat. Wir haben beide dasselbe Problem, uns ist langweilig, wenn nichts Spannendes passiert. Mein Geist rebelliert gegen den Stillstand, Watson. Geben Sie mir Probleme zu lösen, geben Sie mir Arbeit, geben Sie mir ein abstruses Kryptogramm oder eine komplizierte Analyse, dann bin ich in meinem Element. Ich verabscheue das dumpfe Einerlei des Daseins. Ich sehne mich nach geistigen Herausforderungen. Es ist wirklich so, dass man zu diesem Job kommt, dadurch, dass man bestimmte Charakterzüge bereits hat und dann nur am Ende nur ein Job dazu passt. Also, man muss total ordentlich sein. Sherlock Holmes ist ja scheinbar sehr chaotisch. In seiner Wohnung ist das ja ganz unordentlich und so. Aber nicht in seinen Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen sind ganz ordentlich. So, das Zweite ist, man muss einen Blick für Spuren haben. Also, wenn einem das egal ist, ob irgendwo ein Kalkfleck in der Badewanne ist oder auf dem Wasserhahn, dann kann man nicht Spurenkundler werden. Dann das Dritte ist, man muss Interesse an schrägen Dingen haben. Die allermeisten Menschen hassen schräge Dinge. Die wollen um 9 in der Arbeit sein, um 5 wieder zu Hause sein, um 6 essen, um 7 die Glotze anmachen, um 8 die Chipstüte und um 11 schlafen gehen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das finde ich gut, dass viele Menschen gerne ihre Ruhe haben und gerne was Vernünftiges machen, aber die interessiert nichts in der Wirklichkeit Spannendes. Die lesen gerne mal einen spannenden Krimi, aber in ihrem gemütlichen Bett ab 19.30 Uhr. So, das ist also eine weitere seltene Charaktereigenschaft, dass man gerne den ganzen Tag nur mit bekloppten, schrägen, verrückten, kranken, lustigen, abwegigen, randständigen Dingen zu tun hat. Und dann muss man auch noch, und das ist das Letzte, wenn man Sachverständiger ist, so wie ich, Spaß dran haben, das Ganze auch ganz, ganz, ganz ordentlich aufzuschreiben, und zwar auf Deutsch, nicht mit Fachwörtern, um klug zu wirken, und ohne dass man selber am Ende derjenige ist, der meint, er wäre jetzt schlau und hätte was rausgekriegt, sondern dass man weiß, das ist ein kleines Bausteinchen und basta. Wenn man dann Spaß an all diesen Dingen und in meinem Fall an Naturwissenschaften hat, dann wird man naturwissenschaftlicher Kriminalist. Wenn man dieselben Eigenschaften hat und sich für seelische Dinge interessiert, dann wird man psychologischer Kriminalist. Wenn man dieselben Charaktereigenschaften hat und gerne sich mit polizeilichen Dingen beschäftigt, dann wird man Spurenkundler bei der Polizei, Kriminaltechniker. Also man muss ein bestimmtes Grundset an Eigenschaften haben und wenn man sich für Naturwissenschaften interessiert, kommt halt sowas raus wie ich oder Sherlock Holmes oder die anderen Kollegen, die naturwissenschaftliche Kriminalisten sind. Mit anderen Worten, die Spurendetektive im Hintergrund. Menschen, von denen oft genug niemand ahnt, wie wichtig die Rolle ist, die sie bei der Aufklärung von Verbrechen spielen. Hören Sie sich an, was in der Zeitung steht, Holmes. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir die Lösung dieses Falls den verdienten Inspektoren Lestrade und Gregson verdanken. Unterstützt wurden sie von einem gewissen Mr. Sherlock Holmes, einem Amateur, der ein wenig detektivisches Talent bewiesen hat und der mit Hilfe solcher Lehrmeister vielleicht hoffen darf, eines Tages selbst die eine oder andere detektivische Fertigkeit zu erwerben. Das ist doch wohl eine bodenlose Frechheit. Sie haben den Fall gelöst, Holmes. Mein lieber Watson, regen Sie sich ab. Es war mir von Anfang an klar, dass Scotland Yard die Lorbeeren einheimsen wird. So laufen die Dinge nun mal. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich habe mir alle Tatsachen in diesem Fall notiert. Jede Spur, die Sie gefunden haben und jedes Rätsel, das Sie gelöst haben. Und ich schwöre Ihnen, die Welt wird von Ihren genialen Fähigkeiten erfahren. Auf Wiederhören bei Audible.